Gebete, lass unser Gedanken gut verrecken. Ich hab uns angesagt, wir sind politisch nicht korrekt. Unsere Gesinnung wollen sie ausmerzen, das Volk davon befreien. Doch so tief in uns verwurzelt, ewig standhaft unsere Reihen. Doch keine Gnade jenen Volksverhetzer, ihr jämmerliches Nasenkristel. Wir versprechen euch ein, ihr steht auf unserer Liste. Besteigt erneut ein Anführer aus des Volkes Mitte. Was merkt nur Tag? Wir stehen bereit, es kommt der Tag. Wir folgen dir bis zum Schluss, bis rein muss, bis ins Grab. Stern ist unsere Treue, Eisern schon unser Herz. Wir folgen dir aufs Neue, Männer aus heißen Herz. Das Ballermus steht, wenn der Mann.